Die Stiefel hießen Senior Cindy und Mr. Roma. Sie sprachen immer im Chor und waren stets einer Meinung. Und als er sie anzog, ängstelten sie: Wir gehen aber nicht durch die Teufelsschlucht. Doch, genau das tun wir. Du weißt, dass da der Teufel sein Unwesen treibt. Ach was, der kann uns überall begegnen. Und im Übrigen, was will er schon? Macht kann man nur auf dem Boden der Angst ausüben. Ich habe keine Angst vor diesem Saunabetreiber aus der Kellerwohnung. Felicio, pssst, du wirst ihn noch anlocken mit deinem Spott. Na prima, dann kann ich ihn ja gleich fragen, wie ich mit herbstnassem Holz Feuer entfache. Oder vielleicht bekomme ich ein ewiges Stück Kohle für den Ofen. Ein Klümpchen Hölle, das bis zum Frühjahr das Kästchen wärmen wird. Felicio, lass es, sonst kriegen wir ein Problem. Felicio stiefelte durch die Schlucht. Vor einer dunklen Höhle stockte er. Was ist denn da? Oh, der Teufel! Erschrak er die Stiefel. Das ist nicht lustig, meckerten die beiden. Verdammter Mist, was ist das für ein Lärm? Klang es aus dem Wald. So, jetzt haben wir den Salat.